beziehungsweise das Kind mit Bart ausschütten, und andererseits eben diese Überhöhung, diese Disparität ist, glaube ich, bis heute noch nicht beseitigt, sondern das erfordert eben genau hinzugucken, was haben die Leute tatsächlich für gesellschaftliche Beziehungen auch versucht in die Hände zu nehmen und zu realisieren. Zwei Stunden Sachzwang FM gehen zu Ende. Und wir bitten, die mäßige Tonqualität zu entschuldigen, wie auch die zahlreichen kleinen Sprünge, vor allem im zweiten Vortrag. Die waren technisch bedingt und die Redaktion Sachzwang FM konnte das leider nicht ändern. Unschwer zu hören, dass es heute um den Themenkomplex Pädagogik, Luthertum, Deutschtum ging. Wir haben zwei Beiträge gehört, Vorträge um genauer zu sein. In der ersten Stunde Magnus Klaue, der über den protestantischen Bildersturm und die Gegenaufklärung sprach, unter dem Titel Ornament und Verbrechen. Und in den zurückliegenden etwa 70 Minuten Christoph Zwie mit einem Vortrag, der schon ein paar wenige Jahre auf dem Buckel hat, über Luthertum und Deutschtum. Wie auch immer, Dr. Indoktrinator verabschiedet sich am Mikrofon und freut sich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es wieder heißt Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Tschüss.